was dir vielleicht noch fehlt, bist du wirklich zufrieden, wie es momentan für dich steht. Wie es für dich steht, lebst du schon. Selber eingestehen, das fällt dir echt nicht leicht.